halt nur tote Hose in de grote Stadt. Ich bleib doch lieber in meinen Dörfli, so schnott wie richtig platt. Keine schick vermode Lüde, die hab ich also satt. Im roten Haufen Kuschi, als Coolness und Make-up. Open Top kann man noch suchen, wenn ich nichts gegen den Boss. Es blendet uns auch kein Neonlicht, drum bleib ich auf dem Land. Und lauf so weit. Keine Baustelle ist mir ein Wege, wo ich ob die Schnude voll. Und wie hin ich in den Dorf guck, geht's auch viel besser rund. Als in so ne laute Disco, wo kein Can den anderen kennt. Unten da kann man noch suchen, rennt nicht links gegen den Bus. Es blendt auf kein Neonlicht, drum bleib ich auf dem Land. Auf dem Land. Auf dem Land. Auf dem Land. Auf dem Land. Auf dem Land. Auf dem Land. Open Land, Open Land.